D. Übung 20. Im Restaurant. Dialog 20a. Bitte hören Sie den Dialog und schreiben Sie. Haben Sie einen Tisch für zwei Personen? Ja, hier. Bitte sehr. Was möchten Sie bestellen? Ich möchte bitte ein Bier und eine Pizza mit Schinken und Pilzen. Und ich hätte gerne einen Wein und eine Pizza mit Salami. Weißwein oder Rotwein? Rotwein, bitte. Und noch einen Salat, bitte. Gerne. Hier Ihre Pizza und der Salat. Guten Appetit. Danke. Danke. Hat es geschmeckt? Danke, es war sehr gut. Die Pizza war prima. Wir möchten dann zahlen, bitte. Das macht 24,60. Hier sind 27 Euro. Das stimmt so. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.